Ich habe gerade meinen Führerschein gemacht und würde gerne vielleicht bei euch eintreten. Ich habe eine Mofa. Ja, ich habe eine Mofa und ich würde vielleicht gerne bei euch eintreten. Wo ist denn euer Sitz? Kann ich ja mal vorbeikommen mit meiner Mofa? Ja! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Woo! Ich fahr Mofa! Du fährst Mofa! Wir fahren Mofa! Mofa, Mofa! Let's go! Ein Tag! Zwei Takte! Wir wollen Mofa fahren! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Eriks Mofa! Sörens Mofa! Hannas Mofa! Claude Mofa! Let's go! Ein Tag! Zwei Takte! Wir wollen Mofa fahren! Wir wollen Mofa fahren! Wir wollen Mofa fahren die ganze Nacht!